Wie war eigentlich das Verhältnis von Chambry und Glaube? Also war er gläubig in dem Sinne, aber hat er sich lediglich wirklich als Jude definiert aus Protesten? Nee, nicht aus Protesten, Avantgarde, sondern weil er gezwungen wurde, Jude zu sein durch die Nürnberger Gesetze. Also er wusste als Kind irgendwie, dass seine Familie jüdisch ist, aber er ist überhaupt nicht gläubig aufgewachsen, war auch bis an sein Lebensende niemals gläubig. Also er war zeitlebens Atheist. Sondern das ist eben das ist eben in diesem Essay über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein. Also solange es eine Umwelt gibt, die ihn als Juden definiert, muss er Jude sein. Er muss das Urteil annehmen und gleichzeitig revoltieren. Also er hatte eben überhaupt keinen positiven Bezug zur jüdischen Kultur, zum jüdischen Glauben, auch zum Staat Israel nicht. Also er war ein ganz kurze Jahre vor seinem Tod zum ersten Mal überhaupt in Israel zu Besuch und hatte also auch da gar keinen positiven Bezug zu dem Land zum Beispiel. Es ging da wirklich um die Vernichtungsdrohung, die immer noch nicht aufgehoben ist. Ich bin bei Leibe kein Sartre-Kenner, aber sowohl Sartre als auch Foucault beziehen sich ja mit gewissem Maße auf eine heilige Rezeption. Wie wird denn das von Amélie reflektiert? Über Heidegger selber hat Amélie gar nicht so fürchterlich viel geschrieben. Also es gibt dazu auch ein Essay über Heidegger, aber da hat Amélie sich gar nicht so viel mit aufgehalten. Er hatte bloß mal gesagt, das hat jetzt nicht unmittelbar mit Heidegger zu tun, aber dass er praktisch über Sartre auch wiederum einen Teil der deutschen Kultur irgendwie zurückerobern konnte, also wenn man so will, gefiltert durch Sartre und damit von diesem Irrationalismus irgendwie befreit. Viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also den Foucault hatte das aber schon, und auch den, er hat einen sich ganz stark auch mit diesem Nouveau Philosoph um André Glücksmann auseinandergesetzt, und den hat er eher vorgehalten, dass sie in dieser heideggerschen Tradition anhingen. Also das hat er durchaus als problematisch betrachtet. Er sagt, dass Amélie Positivist war und Zeit seines Lebens dem Positivismus zugeneigt, und andererseits spielt er aber auch gerade in dem Zitat ist mir jetzt aufgefallen, oft mit der Dialektik. Das ist ziemlich unvereinbar zu sein, wenn er dann auch davon spricht. Oder wenn der Kritiker der Verdinglichung des Menschen spielt, also zumindest in diesem systematischen Einbau des Menschen, und dann andererseits mit dem Positivismus, der ja auch nur soziale Phänomene auf einem Maß an Zahlen runterbricht. Also, das Ganze oberflächlich ausgedrückt. Also einmal ist es tatsächlich so, dass er zum Positivismus ein gebrochenes Verhältnis hatte, also während er am Anfang da sehr begeistert war und wie gesagt wirklich dachte, das könnte ein Bollwerk gegen den Faschismus sein, hat er ja tatsächlich durch die Erfahrungen auch des Nationalsozialismus und des Holocaust hat dieses Verhältnis eben einen Bruch erfahren, und er hat eben gemerkt, dass sich das mit dem Positivismus einfach nicht ausdrücken lässt. Und hat dann wirklich den Rest seines Lebens dazu ein zwiespältiges Verhältnis gehabt, hat es aber immer wieder einen Anschlag gebracht, um, wenn man so will, korrigierend zum Beispiel auch den Strukturalisten entgegenzutreten. Das heißt, er würde von sich selber schon sagen, dass er Anhänger, er sagte, es sei seine erste Jugendliebe gewesen, der Neopositivismus, aber er hat schon erkannt, dass das nicht alles sein kann. Was die Dialektik angeht, ist das viel schwieriger und eine etwas, wie ich finde, auch seltsame Geschichte bei Amélie. Also er hat zu Adorno ein eigentlich eher ablehnendes Verhältnis gehabt. Also man könnte jetzt banal sagen, er konnte ihn einfach nicht leiden. Er hat aber auch, das war jetzt nicht nur eine persönliche irgendwie Idiosynkrasie oder so, sondern er hat auch in der Dialektik der Frankfurter Schule irgendwie eine Entfernung vom Konkreten eben gesehen und fand das zumindest schwierig. Amélie äußert sich an verschiedenen Stellen auch ein bisschen unterschiedlich. Also einerseits sieht er ein, dass man Teile davon braucht, um eben über diesen reinen Positivismus eben hinauszukommen. Aber er hat zum Beispiel einen Artikel geschrieben, der heißt Jargon der Dialektik, und der bringt es eigentlich auf den Punkt. Also er hat sich ja ziemlich darüber aufgeregt. Das war ja auch eine Zeit lang ziemlich en vogue, und ich glaube, das hat er ziemlich stark kritisiert. Also Amélie hat sich eigentlich nie wirklich positiv auf die Frankfurter Schule bezogen. Foucault hat ja eigentlich auch das politische Engagement stark gemacht und selbst zelebriert. Was hat Amélie dazu gesagt? Hat er sich dazu geäußert? Ja, das war für Amery einfach eine der Aporien der Zeit. Gesagt, okay, er hat es anerkannt, dass Foucault sich, was weiß ich, einsetzt für Haftbedingungen von Gefangenen und so weiter. Dann andererseits schreibt er sowas, das kann man nicht verstehen. Ganz einfache Antwort. Also das hat einfach, das ist ein Widerspruch eben, wie er ganz einfach aufzufinden ist, ne, dass sozusagen Theorie und Praxis halt eben ganz weit auseinander liegen. Wird ja an Foucault auch oft kritisiert. Aber also wenn er das ohne banale Aussage trifft dazu, dass es nicht möglich ist, in der Theorie aufzuzeigen, wie reale Tendenzen sich durchsetzen, die ja erstmal negativ sind, dass Macht sich ausbreitet, etc. etc. und trotzdem handeln kann, also dann finde ich, spricht es jetzt erstmal gegen die Aussage von Amery, was er sozusagen gegen den Strukturalismus oder gegen das dialektische Denken der Frankfurter Schule wenden will, so einen sartreschen Existenzialismus, weil, also ich denke, wenn man versucht, die realen Verhältnisse zu reflektieren, kommt man nicht weit, wenn man einfach nur das Subjekt immer wieder vorschiebt, sondern man muss es halt im Zusammenhang von Subjekt und Objekt finden können. Und deswegen verlaufen meiner Meinung nach die Vorwürfe etwas ins Leere, weil es politische sind, aber keine analytischen. Und das hat sich jetzt gerade für mich bestätigt in der Aussage, die du über Amery reflektiert hast, dass es ihnen einfach nur ein Widerspruch war, eine Paradoxie, und dass er sowas nicht vermittelt denken kann. Ich habe ein bisschen immer das Gefühl, als Lebensphilosophie finde ich es ganz ansprechend, sagte Amery negativ, und das irgendwie, das ist einfach so, das ist halt interessant, aber für die Analyse gibt es nicht viel. Und jetzt mal zugespitzt. Das, wie ich finde, Bemerkenswerte an Amery ist, dass er ja nicht auf dieser subjektiven Ebene bleibt, sondern er nimmt die tatsächlich zum Ausgangspunkt und die ist auch wirklich der allerletzte unhintergehbare Punkt. Aber also Gerhard Scheidt hatte in einem Nachwort geschrieben, dass Amery sich durchaus bewusst war, dass dieses Subjektive viel mehr Objektivität enthalten kann als alle möglichen theoretischen Texte. Also das heißt, Amery geht von diesem subjektiv Erlebten aus und kommt davon ausgehend zu eben allgemeingültigeren Erkenntnissen oder Ergebnissen. Also man kann nicht sagen, dass er bloß immer wieder so auf das Subjekt fokussiert und dabei verharren würde. Aber das war ja die Kritik, dass das Subjekt eben nicht mehr gedacht wird. Also die einzige Kritik, die ich jetzt gehört habe. Ja. Und wenn zum Beispiel, also wenn man jetzt einfach Born rekurriert, versucht er ja in der negativen Dialektik eben die ganze Zeit schon Subjekt und Objekt vermittelt zu denken und zu zirkulieren. Und würde, glaube ich, nicht einfach sagen, hier, das Subjekt fehlt, ist schlecht und das ist dann die Kritik. Also es kommt mir etwas. Aber ja. Aber jetzt nicht so ganz verstanden, Ludwig, weil es also die erste Frage. Hattest du so gestellt, dass du in einem Atemzug Strukturalismus und Foucault und die Dialektik der Aufklärung und Abraham Horkheimer und in dem anderen Atemzug dann Amery hattest? Und da weiß ich jetzt nicht so ganz, ob ich das jetzt so logisch finde, weil ich denke, sicherlich, das hat sie ja auch, denke ich, gesagt, ist es so, dass Amery für sich einen gänzlich anderen Schwerpunkt dann auch in seinem Wirken in der Zeit des Lebens gesetzt hat, der sicherlich nicht im geringsten dem entspricht, den Leute wie Horkheimer, Adorno oder nochmal anders Benjamin oder wer auch immer sich sozusagen gesetzt haben. Aber ich denke, eine große Gemeinsamkeit ist, die sie gegen Strukturalismus und gegen Foucault stellt, dass ja die sehr analytische und durchaus marxistische oder sagen wir materialistische Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik von Leuten wie Horkheimer, Adorno ausgeht von einer Emphase, die genauso erstmal ausgeht vom Subjekt, vom Einzelnen, vom Individuum und von dessen Menschlichkeit. Wenn die im Zentrum steht und man von der ausgeht, kritisiert man die gesellschaftlichen Verhältnisse, geht man auf Strukturen, analysiert bestimmte Wirkungsweisen, dies und das und kann alles sicherlich auch auf einer echt anderen Analyseebene betrachten, als Amery je getan hat oder so. Aber ich denke, das Gemeinsame ist eben gerade dieses emphatische Moment, dieses menschliche Moment, gerade eben in der Betrachtung der Geschehnisse bis 45, da nicht hinter zurückzukommen. Das hat einfach nichts zu tun, auch was die Aufklärung oder was auch immer, alle negativen Aussagen, und darum wird es sicherlich auch bei der Quadphase, denke ich, genau wie um diesen Widerspruch, dass man eben trotzdem zu einer Analyse kommt von Verhältnissen, die einen fragen lässt, machen diese Verhältnisse überhaupt möglich, von Subjekt zu reden und von Autonomie. Das ist eine andere Frage. Ich denke aber ausgehend, wie diese ganze Kritik und Bewertung eben, dass man das Subjekt und die Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellt, und das hat beim besten Willen nichts zu tun mit Sachen, die bei allem Guten, was man bei Foucault finden kann, trotzdem diese Schule von Strukturalisten oder Poststrukturalisten sozusagen aufgemacht hat, die am Ende, und da denke ich, kann man schon von einem Widerspruch reden und das so einfach dann polemisch sicherlich lösen, das passt von vorne und hinten nicht zusammen, ist einfach der Fakt, dass man die eigenen Kategorien hintergeht oder untergräbt in dieser strukturalistischen Zugangsweise, die eigenen Kategorien, die man selbst aber eigentlich auch benutzt, um seine Kritik zu äußern. Das haben wir heute immer noch bei poststrukturalistischen Linken oder so, dass sie einerseits operieren politisch und dann natürlich von Subjekt, Mensch, Menschenrecht oder wo auch immer sie gerade was für ein Thema sie haben. Aber diese Kategorien sind eigentlich unmöglich für sie, von denen zu reden, weil ihre eigene theoretische Grundlage diese Kategorien in Frage stellt. Und deswegen würde ich dann doch eher in der Fragestellung die direkte Aufklärung zu Amélie packen, nicht zu Sanon. In dem einen Aufsatz zu Kurs und Waffen und Strahlen schließt Amélie, glaube ich, mit dem Satz: Die Freiheit des Menschen hat nur dann Bestand, wenn der Mensch sich aus seinen großen Strukturen, in denen er zweifellos existiert, befreien kann. Also erläutert sind jetzt nicht Strukturen, sondern sagt, es muss doch den freien Willen innerhalb der Strukturen geben. Und ich finde übrigens auch diesen Aufsatz zum Jargon der Dialektik sehr lesenswert. Und da geht es wirklich um den Jargon. Es geht jetzt nicht um die Grundansätze von Adorno, sondern er versucht dann einfach Sätze, die Adorno dann in die Dialektik schreibt, von gewissen Folgen rein und ihren realen Gehalt umzubrechen und zeigt halt, dass so eine Dialektik auch zum Jargon bekommen kann. Finde ich echt was. Meine Frage ist so ein bisschen, du hattest davon gesprochen, dass der Positivismus vor Auschwitz versagt hat, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das deine oder Amélies Formulierung ist. Und ich frage mich, wie der Positivismus das gemacht hat, weil mir fallen jetzt spontan nur zwei Möglichkeiten des Versagens ein vor Auschwitz. Entweder man macht so wie der Marxismus in den 30er, 40er Jahren, der den Nationalsozialismus sofort in sein Kategoriensystem eingebaut hat und als Imperialismus, gesteigerten Imperialismus, wegdefiniert hat. Oder man will einfach überhaupt nichts davon wahrhaben und kapselt sich ein. Weil ich denke, dass der Schock, dass man erstmal dazu nichts zu sagen zu hat, wahrscheinlich am Anfang der Geschichte, wenn man sowas mitbekommt, erstmal wahrscheinlich die angemessenste Reaktion ist. Und ich frage mich, wie der Positivismus davor versagt hat, also ob die das verleugnet haben, diese Erfahrung. Und das Zweite ist, inwiefern ihnen wirklich der Existenzialismus da einen Weg eröffnet hat, also ob der Existenzialismus jetzt eine Möglichkeit war, was ich mir vorstellen kann, die Resistance und den Kampf darin mit Begriffen zu stützen, oder ob der Existenzialismus damals schon so weit war, wirklich auch auf den NS und auf Auschwitz schon eine theoretische Antwort zu geben, warum das passieren konnte. Zu dem Ersten, was du gesagt hast, das Ende von einem Foucault-Essay, das kann ich hier noch mal kurz vorlesen. Der Widerstand gegen die reißende, also von Amélie, gegen die reißende Strömung des Strukturalismus soll und muss geleistet werden im Namen der existenziellen Freiheit des Einzelnen. Der Mensch als geschichtliches und moralisches Wesen ist frei nur, wenn er aus dem Panzer der Strukturen auszubrechen vermag. Das epistemologische Feld ist kein historisches A priori, sondern es ist jeweils in seiner Eigentümlichkeit die Schöpfung des freien Menschen. Es ist der Mensch, der die Sprache schafft, die soziale Praxis verwandelt, die Natur erkennt, neu gestaltet. Er ist Subjekt und Objekt der Erfahrung, Ursprung und Ziel der Geschichte, Er ist Bedeuter einer Realität, die ihn hervorgebracht hat und die er bedeutend zu jeder Stunde neu hervorbringt. Also es ist schon klar, dass es durchaus auch Strukturen gibt, in die der Mensch eingebunden ist, natürlich, die er nicht selber kreiert hat. Das zweite ist die Frage nach dem Versagen des Positivismus. Das sind zwei unterschiedliche Punkte, und zwar einmal hat Amery halt selber, er hatte halt eine Begeisterung irgendwie für diese Philosophie entwickelt und hat gedacht wirklich, dass wenn man in solchen Kategorien denkt, dann kann eigentlich nichts passieren. Wer irgendwie logisch denkt, der kann kein Faschist sein. Naja, dass die Faschisten jetzt auch nicht unbedingt Anhänger des Wiener Kreises waren, gut. Also ich glaube, es ist eher eine Selbstkritik von Amery, dass er sich selber in solchen stark abstrakten Kategorien aufgehalten hat, während schon wirklich die reale Bedrohung einfach da war. Also es ist, glaube ich, von ihm auch in gewisser Weise eine Selbstkritik. Natürlich kann eine Philosophie nicht standhalten, wenn man eben ganz einfach, also wenn eben das Dritte Reich geschaffen wird und es Vernichtungsstätten gibt, da kann keine Philosophie standhalten gegen manifeste Gewalt einfach. Also so muss man das, glaube ich, denken. Das andere ist aber, dass sich die Erfahrung, die Amery gemacht hat, diese wirklich existenzielle Erfahrung in den Kategorien des Positivismus nicht ausdrücken ließ oder nicht wiederfinden ließ. Das ist das wirkliche Versagen des Positivismus. Das ist der Grund, warum Amery seitdem zumindest dieses Verhältnis einen Bruch erfahren hat. Er hat den Positivismus nie ganz aufgegeben, aber zumindest wo ein Bruch da war, weil er gesagt hat, in Auschwitz ist der Schleier des logischen Aufbaus der Welt zerrissen, das ist nicht logisch. Er sagt irgendwie im Internierungslager Gurs, wo er zuerst war, also in den Pyrenäen, er spricht von Furcht und Grauen und Zittern und so weiter und vor diesen Kategorien, diese Kategorien, die können er mit dem Positivismus eben nicht wiederfinden, aber das sei eben die Wirklichkeit und vor dieser versagt der Positivismus. Er ist also kein Instrument, um das irgendwie begreifbar zu machen. Und der Existenzialismus im Gegensatz dazu ist halt zumindest eine Philosophie, die ganz klar Verantwortung zuteilt. Also die ganz klar macht, der Mensch ist das, was er aus sich macht. Er ist die Summe seiner Handlungen. Das heißt, Amery konnte die Täter verurteilen, also konnte auch wirklich ganz moralisch die Täter verurteilen, insofern sie die Wahl gehabt hatten, keine Täter zu werden, und konnte gleichzeitig das, was er gemacht hat, nämlich im Widerstand aktiv zu sein, als eben moralisch Rang höher einfach ausweisen. Also der Existenzialismus hat Amery das Rüstzeug gegeben, um nach Auschwitz überhaupt zu bestehen irgendwie, also um überhaupt das Erlebte irgendwie zu verarbeiten, intellektuell. Er beschreibt sich selber rückblickend wie berauscht von dieser Philosophie. Von dieser Philosophie der Freiheit, also wie er das eben so empfunden hat, ne? Aber auch da geht er immer wieder später dann auf Distanz, ne? Also bei Amery ist auch sehr markant, dass er da niemals völlig aufgeht in einer Denkschule, Philosophie, wie auch immer, sondern immer auch wirklich das weiterhin reflektiert, wo auch die Grenzen sind. Und naja, auch der Existenzialismus konnte ja den Bruch durch Auschwitz jetzt nicht aufheben, aber er hat zumindest das Werkzeug gegeben, da moralisch zu unterscheiden zwischen Tätern und Opfern. Das ist eine Unterscheidung, die Amery wirklich verteidigt hat bis zum Äußersten, weil eben es ja sehr viele Strömungen gab, die genau diesen Unterschied eben einebneten, ne, zwischen Täter und Opfer, Schuld des Täters, Leid des Opfers und so weiter. Also da hat Amery nach mehreren Seiten ausgeteilt, übrigens auch gegen Hannah Arendt sehr stark und ihr Eichmann-Buch. Also, oder überhaupt ihre These von der Banalität des Bösen. Ne. Woher nimmt Amery seine Vorstellung von Moral und wie erklärt er Moral? In welcher Beziehung stehen Moral und Gesellschaft? Das würde ich gerne, weil ganz oft das Wort moralisch fällt. Und was ich auch noch gern wissen würde, der Mensch als Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse, wie äußert sich Amery ganz konkret dazu? Also sein Moralbegriff, wenn ich das richtig einschätze, den entnimmt er eben schon diesen Erkenntnissen, die er eben aus dem Existenzialismus ableitet. Die Gesellschaft ist bei Amery eine moralisch indifferente Masse. Als solche hat sie sich zumindest gezeigt im Nationalsozialismus. Ich weiß gar nicht, ob man das so ganz erhellen kann, in welchen Kategorien Amerie da wirklich denkt. Ich meine, die letzte Größe ist eben der leibliche Mensch, also wirklich die körperliche Existenz des Menschen. Und Produkt der Gesellschaft ist er insofern, indem er dem Urteil der Gesellschaft unterliegt, weil die Gesellschaft eben einfach die stärkere Größe ist. Das heißt, das Urteil, was die Gesellschaft zum Beispiel in diesem Fall mit den Nürnberger Gesetzen über ihn als Juden gesprochen hat, das war Realität und das hätte nichts genutzt, so zu tun, als sei es das nicht. Aber gleichzeitig ist er ja nicht in diesem Urteil aufgegangen und hat das anerkannt als gültig oder so. Das heißt, es ist die Gesellschaft im Grunde genommen, die das Individuum sanktioniert, also die das Recht auf Leben vergibt, die das Individuum aber auch abschaffen kann, indem sie das Recht auf Leben entzieht. Also die Gesellschaft ist einfach die größere Instanz, vor der das Individuum im Zweifel gerettet werden muss. Also Amerie engagiert sich ja immer wieder für den Einzelnen gegen die Masse. Und dieses Engagement ist in letzter Konsequenz der Schutz der physischen Integrität. Das bleibt immer der allerletzte Punkt, hinter den man nicht zurückgehen kann. Also das bleibt die Ultima Ratio eigentlich. Abgesehen von Jean-Paul Sartre gab es noch andere Schriftsteller, Philosophen, wo jetzt Amerie sich angehängt hat oder schwer beeindruckt war, weil er ja schon auch immer sehr viel von anderen zerworfen hat, so wie ich es ausgehört habe. Ja. Das eine oder andere Negativbeispiel gebracht, aber außer Jean-Paul Sartre habe ich jetzt nicht so noch was anderes gehört, wo Amerie inspiriert war? Oder? Also die philosophische Entwicklung war tatsächlich ziemlich klar durch erst den, also überhaupt Begriff Amerie sich als Kind der Aufklärung, ganz klar. Also das war so seine Verankerung, Neopositivismus und dann eben Jean-Paul Sartre, das war so der philosophische Werdegang und hat eben nach anderen Seiten sich eher ziemlich stark abgegrenzt. Literarisch war er ein absoluter Anhänger von Thomas Mann und von Marcel Proust. Und sein Verhältnis zu Kant war es dann auch eher kritisch? Auch dazu gibt es ein Essay. ich glaube nicht, also ich glaube, dass er sich eher positiv auf Kant bezogen hat, aber ich sage jetzt lieber nichts mehr, weil ich das einfach nicht so genau wiedergeben kann. Also auch da, es gibt diesen wunderschönen Sammelband Aufsätze zur Philosophie. Da steht sind Texte über Hegel, über Heidegger, über Sartre drin, über Kant. Muss ich passen. Um nochmal das Thema so Richtung Kapitalismuskritik auch zu lenken, weil wir ja da letzte Woche angefangen und auch eigentlich aufgehört haben. Ich konnte alles sein, ja, sagt Amerie, oder ich kann eigentlich alles sein, wenn wir uns jetzt vornehmen, wir sind alle gegen kapitalistische Verhältnisse, können wir die dann abschaffen? Wie hat sich da Amerie zu geäußert? Und kann man sonst sagen, weil es nicht abschaffbar ist, liegt es dann am moralischen Versagen einzelner Akteure oder Subjekte? Wie würde Amerie da, oder hat sich Amerie dazu geäußert? Also Amerie hat sich gar nicht sehr der Abschaffung des Kapitalismus zugewandt, muss man sagen. Und die deutsche Linke war ihm sehr verdächtig. Er hat sich wirklich immer der Linken zugehörig gefühlt und ich würde sagen, dass ihm dieser Antizionismus, wenn ich das mal pathetisch ausdrücken darf, wirklich das Herz gebrochen hat. Also ich glaube, das war was Schlimmeres konnte gar nicht passieren, weil er sowieso heimatlos war und eigentlich der Linken sich zumindest intellektuell zugehörig gefühlt hat und diese Entwicklung dramatisch war. Und zwar natürlich eben durch den Antizionismus, aber auch dieses Rumwerfen mit dem Begriff des Faschismus war eben, da hat er halt immer wieder, ja, sozusagen darauf verwiesen, ich weiß, was Faschismus ist und das ist was anderes als das, was ihr beschreibt, nämlich, dass man bei Rot stehen bleiben muss oder was weiß ich, so. Also Amerie war da ganz zurückhaltend, was wirklich den Umsturz der bestehenden Gesellschaft angeht. Ich glaube, aus einem ganz fundamentalen Sicherheitsbedürfnis heraus, das eben dann auch nicht absehbar wäre und so weiter. Grundsätzlich sieht er ja, also das passt ganz gut zu diesem letzten Zitat, da, was ich gerade vorgelesen habe. Also er erkennt natürlich schon, dass Strukturen menschengemacht sind, aber natürlich auch vorgefunden werden und eben diesen Prozess der Reproduktion von Struktur. Von daher Naja, ich konnte alles sein oder da ich alles sein konnte, wollte ich das auch. Das bezieht sich ja sehr stark auf das Urteil, was über ihn gefällt wurde. Das zu überwinden, also das Urteil durch die Nürnberger Gesetze. Aber naja, das lässt sich halt nicht wirklich, würde ich sagen, nicht wirklich auf den Umsturz des Kapitalismus übertragen. Zumindest nicht bei Amery, weil das wirklich eher das eigentlich nicht thematisiert. Also und solchen Bestrebungen auch tatsächlich eher skeptisch, also zumindest vorsichtig skeptisch gegenüberstand. Also es gab auch einfach, glaube ich, zu viele Wirren innerhalb der Linken, die ihn da etwas zurückhaltend haben sein lassen. Ich denke auch, ist ja genau auch die Frage sozusagen, auch wenn man diese Reihe jetzt anguckt, diese Vortragsreihe, wo es ja auch darum geht, natürlich am letzten Ende ist immer Theorie oder Praxis von Gesellschaftskritik oder auch von Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, was auch heißt Kritik des Kapitalismus, Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Warum dieser Vortrag gerade so wichtig ist, denke ich, dass natürlich man nicht jetzt, wenn man Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftskritik betreiben will, als erstes jetzt das beste Werkzeug findet in den Schriften von Jean Henri, aber vielmehr, dass man sozusagen immer eine gewisse Korrektur und in dem Grundlagentext zu dieser Reihe, der noch aussieht, als einfach noch auf dem Blog dort steht. Da geht es ja auch sehr viel um die Frage von Selbstkritik und Selbstreflexion als absolute Grundlage und konstituierendes notwendiges Moment von tatsächlich progressiver und emanzipatorischer Gesellschaftskritik. Ich denke, dass sozusagen das, was diese Reflexion von Amery aufgrund seiner eigenen persönlichen Geschichte sozusagen das sind, woran man immer seine eigene Analyse und Kritik eben messen muss, ob sie letzten Endes das Individuum und den Einzelnen überwältigt oder nicht. Und sozusagen diese Moral, um die es geht, und die man natürlich nicht begründen kann, und das ist eben wieder genau der Unterschied zu den Strukturalisten und Foucault und so weiter, wenn man dann mit dieses metaphysisches Moment, dass man von Moral spricht oder so, ja, das ist eben kein Vorwurf. Immer Moral ist nie letzten Endes dann begründbar, und, sondern das, worauf man aufbaut. Und wenn man sozusagen Moral und Menschlichkeit in die Mitte stellt, dann hat man überhaupt erst eine Veranlassung, Gesellschaftskritik zu äußern. Und insofern ist, denke ich, dieser Moment und das, was auch die vielen Zitate, die du gebracht hast von Amery, sind sozusagen etwas eher was Gesellschaftskritik begleitet und was einem deutlich macht, dass es eben weder in einer traditionsmarxistischen Sicht noch in irgendeiner anderen Sicht eine Analyse über dieses überschüssige Moment hinweggehen kann, auch nicht eine Faschismusanalyse, auch nicht eine Analyse des NS, des Holocaust, dass es für das Individuum immer irgendeine Entscheidungsmöglichkeit gibt und die wird immer moralisch bewertet werden müssen. Und eben Täter oder Opfer zu sein, aus der Sicht von einem deutschen Nichtjuden, dass es da Entscheidungsmöglichkeiten gab, in welcher Möglichkeit auch immer. Dieses Moment sozusagen zu beachten und das immer zu reflektieren, wenn man über Gesellschaft redet, das ist, denke ich, das Eigentliche, was das einem auch gibt und was so auch so wichtig ist an einigen oder an Schriften von Jean Henri. Also er hat, glaube ich, man könnte das sagen, mit seinem Bezug aufs Individuum jede Theorie wieder geerdet auch oder darauf wieder überprüft, ne? Ob dieser Einzelne da wirklich quasi über die Klinge springt oder enthalten ist. Also ich denke auch, dass man das eher als Korrektiv betrachten kann oder als Überprüfung sozusagen. Ne? Ich habe noch eine Frage zum Verhältnis von Amery zu Sartre. Und zwar hat Amery Sartre ja mit zunehmendem Alter doch relativ scharf kritisiert. Hat ihm zum Beispiel vorgeworfen, dass er Maoist sei oder Sympathisierer mit Maoisten oder was auch noch, antikolonialistischen Blick auf Israel. Und ja, egal was. Muss ich das als Bruch verstehen zu Vater oder eher als, weiß ich nicht, doch, als vorsichtige Kritik? Nee, das ist schon ganz richtig so ausgedrückt. Also es ist gegen Lebensende so ein bisschen der Abschied von Sartre. Also genau aus dem Grund, weil er meinte, dass er sich da versponnen hat, irgendwie in komischen Ideen. Ja, Also das ist immer ein bisschen schwierig. Also er hat das, glaube ich, nicht Sartre komplett verworfen, und zwar aus dem Grund, weil er wusste, was er dem Existenzialismus Sartres zu verdanken hatte in seinem Schreiben. So hat das Gerhard Scheidmer ausgedrückt, also dass er nie vergessen hat, was er dem zu verdanken hatte, wenn man so will. Aber temporären Entwicklungen von Sartre, die hat er absolut verworfen, gegen Ende halt, ne? Gegen Ende seines, also Amiris Lebens, ja. Das kann man schon als irgendwie Abschied von Sartre interpretieren, ja. Also es war schon mehr als eine zurückhaltende, vorsichtige Kritik, das war schon eine relativ starke Abgrenzung. Also wenn es jetzt keine Fragen mehr geben sollte, beziehungsweise solche, die wir vielleicht in informeller Runde klären wollen können, dann würde ich euch gerne einladen, mit uns noch ein Glas Wein, Bier oder Wasser zu trinken. Wir überlegen, je nachdem, wie viele Leute gern mitkommen möchten, wo wir hingehen. Ich möchte zum Schluss noch auf das Buch Gegenaufklärung aufmerksam machen, falls ihr nochmal den Text auch oder einen Text von Birte in Ruhe nachlesen wollt. In dem Buch ist der Text: Das System ist alles, der Mensch ist nichts, die Wirklichkeit ist wenig, Jean-Marie und der Strukturalismus, von Birte abgedruckt. Ansonsten kann ich nur noch mal, was Hans schon gemacht hat, darauf hinweisen, auf diesen Text zu unserer Reihe, wo auch der Rahmen noch mal niedergeschrieben ist. Ja, ich bedanke mich und wünsche euch ansonsten noch einen schönen Abend. Thank you.